Herzlich willkommen zum sylphmedia.de Podcast. Ja, scheiße, falsche Rede zu gedreht. Hallo Holger, hallo da draußen. Hallo. Ja, es ist mal wieder soweit. Ein Nach neuer Podcast. Ja. Wie viele Wochen ist das jetzt her? Ja, ich weiß nicht. Ich kann jetzt auch nicht nachschauen. Der letzte Podcast, der ist ja auch ein bisschen später rausgekommen, als er eigentlich sollte. Aha. Den haben wir eine Woche später erst rausgebracht. Weil ich mir nicht sicher war, ob der Titel Holgers erste Mal für dich... Ach so, ja, stimmt, hatte ich ganz vergessen, darauf zu antworten. Ja, du hast nicht drauf reagiert, habe ich gewartet, das ist halt liegen geblieben. Ist okay. Ja. Ja. Mm. Oh, um Gottes Willen. Ich habe geblambert. Ja. Kommen wir nicht, nehmen wir mal ein paar Wochen nicht auf. Habe ich trinken verlernt. Genau. Gibt's noch was, wovon ich wissen sollte? Nee, hab ja alles geblockt, was passiert ist. Achso, Entschuldigung, falls ich mal kurz hier, ich muss mal das Halbstundenglas umdrehen. Wir müssen uns erstmal sortieren, wir müssen nach dem Urlaub erstmal da reinkommen, wie das hier alles schon völlig aus der Routine. Absolut, ja. Ja, ich habe ja heute ein interessantes Thema für uns. Ja. Was mich die letzten Tage sehr bewegt hat. Hat doch bestimmt jeder zu spüren gekriegt. Zu spüren bekommen. Übers Internet. Ach so, der uns ja, so ein bisschen verfolgt. Genau, man konnte sie ihm nicht ausweichen. Ja, ich hatte eine Reptilienbegegnung. Also gut, die habe ich ja öfter mal, aber diesmal der besonderen Art. Und aus zwar dem Ei. Mit Urlaub hat es zu tun gehabt. Und es ist ja mal so, wenn ein sehr guter Freund von mir, wenn der... Dein Bester? Mein Bester, genau, quasi mein Bester. Warte mal, da gab es ja schon ein Lied von den... von den Ärzten? Nee, von hier Tobi und das Bo. Ich habe einen Freund, man könnte sagen, mein Bester. Na, ist egal. Ach so. Ja. Auf jeden Fall hat der ist in Urlaub gefahren und ich übernehme dann immer seine Reptilien. Ja. Sprich, ich gucke, dass dem Chamäleon genügend Futter da ist und dann schaut man bei den Schlangen halt mal rein. Also wir haben die Haut gemessen heute, zwei Boa Constrictor. Wovon eine so ungefähr 2,50 Meter ist. Ja. Und die brauchte ich diesmal nicht bewachen oder da auf die aufpassen. Ich musste sein Unternehmen halt überwachen. Ich habe sein Handy bekommen, ne, und musste quasi die ganzen Telefongespräche, die dann aufgelaufen sind, abwickeln. Ja. Ja. Und an einem Tag bekam ich dann eine SMS auf sein Handy, wo drin stand, herzlichen Glückwunsch den Schlangeneltern, wo ich dachte, okay, wie jetzt? Es wird gar kein Nachwuchs erwartet, ne? Ja, und dann bin ich halt hin zu ihm. Ach, das war nicht mal geplant? Nein, das war völlig unerwartet. Jetzt wird das Imperium aufgebaut. Nee, und dann habe ich den Typen, der die SMS geschrieben hat, das war der auf die Tiere aufpassen sollte. Also mir wurde es diesmal abgenommen, weil ich mit dem Handy halt und seinem Geschäft genug zu tun hatte. Ja. Da hat er gesagt, dann brauchst du dich nicht um die Tiere noch kümmern, weil auch Futter besorgt werden musste. Und dann musste das Futter ja irgendwo lagern und daher wollte mir das jetzt auch nicht zumuten, dass ich hier irgendwelche Steppenheuschrecken bei mir in der Wohnung lagern muss. Ja, und deswegen hat es halt jemand anders übernommen. Ja. Genau. Diese Person, dein bester Freund da, der hält doch auch ganze Völkerstämme in Bewegung. ich muss sagen, ich hätte ihn heute auch gern bei gehabt, weil wenn ich auch. Ich habe ihn auch schon lange nicht mehr gesehen. Echt? Ja, dann müssen wir mal wieder machen. Er hätte zu der Thematik auch einiges zu erzählen, glaube ich. Ja. Und ja, wie gesagt, dann hatte ich diese SMS eben gelesen und dachte, weil ich ja eingetragener, also du musst ja nur eine Schlange hast, eine Riesenschlange, dann musst du das melden und dann musst du eine zweite Person mit angeben und die bin ich. Das heißt, ich bin in Vertretung verantwortlich für die Tiere. Ne? Schau an. Ja. Was ist denn deine Verpflichtung? Ich bin quasi der Stiefvater. Ja, ich muss, glaube ich, auch einen Schlüssel fürs Terrarium haben. Also das Terrarium muss ja bei solchen Tieren abgeschlossen sein. Ich muss so einen Schlüssel dazu haben. Es klingt, als wärst du dir nicht so sicher. Ja, ich bin mir auch nicht mehr sicher, weil hast die du einen Schlüssel? Weil ich aber weiß ja, wo er ist. Ja. Und auf jeden Fall bin ich ja quasi der Stiefvater dieser Tiere. Ne? Ja. Und herzlichen Glückwunsch. Danke. Hab den Typen halt angerufen, der die SMS geschrieben hat und sagte, okay, jetzt bitte mal von vorne. Und dann sagt er, ja, ich habe neulich da durch Zufall reingeguckt bei der Schlange und da habe ich gesehen, das Wasserbecken ist leer und dann wollte ich das halt auffüllen und da habe ich gesehen, dass da Junge drin sind. Und da dachte ich, der will mich verarschen, weil, wie gesagt, das war ja nicht geplant. Ja. Ne? Und da habe ich gesagt, okay, alles klar, ich komme vorbei und dann holen wir die Jungen da raus. Hm. Ne? Weil es ist so, die Schlangen, die machen keine Brutpflege, also die sind Lebendgebärden, ne? Also die legen keine Eier. Ach so, wollte ich nämlich vorhin noch fragen. Ja, also Pythons liegen, das sind ja auch Riesenschlangen, die legen tatsächlich Eier, aber ja, bei der Boa, da ist es, also bei dieser Boa-Art, das ist so, die ist Lebendgebärden. Ne? Mhm. Ja, und ja, wollten wir halt die Jungen rausholen, weil die müssen ja auch dann, muss man ja ein bisschen gucken, ist alles in Ordnung und so. Mhm. Die häuten sich ja auch dann in der ersten Zeit, da muss man schauen, dass die Haut überall ordentlich ab ist. Die müssen ja auch gefüttert werden, weil, wie gesagt, die werden ja nicht von ihren Eltern gefüttert. Ja. Aber die Eltern, also Schlangen fressen sich auch nicht gegenseitig. Dann werden die Schlangen wieder kürzer. No, nee, also Schlangen fressen sich auch nicht gegenseitig, also da besteht auch keine Gefahr. Ja. Und wie sich dann halt später rausgestellt hat, waren die Tiere auch schon ungefähr 4-5 Tage in auch dem Terrarium drin. Ne? Ja, und dann haben wir halt zu dritt, also der Typ, der aufgepasst hat, der hat auch so ein bisschen Ahnung von Schlangen, der hat auch selber ein paar und hat ein paar Echsen und sein Kumpel, der mit bei war, der hat auch Königspython und züchtet auch und so. Okay, also absolute Vollprofis, da fühlte ich mich dann auch ein bisschen sicher. Weil ich hatte ja auch mal eine. Ich habe sie neulich bei Leos Geburtstag auf den Tisch gestellt mal. Ich habe einen weggelassen. Ich habe die, nachdem die gestorben ist, eingeweckt. Ach so. Wenn du willst, zeige ich sie dir nachher gerne. Okay. Mal. Würde ich gerne machen. Die ist gleich hier um die Ecke. Ich kann sie auch jetzt neben die Zeitschaltuhr stellen. Naja, das passt bloß für unsere Zuhörer. Neben die Sanduhr. Stimmt, ja, ihr seht davon nichts. Das war ich nicht. Nein, das war mein Handy. So hat sich das angehört. Ah, nee, das war ja mein Handy. Sein Handy klingelt übrigens auch ganz nett, was ich bei hatte. Ja. Und zwar sitze ich in der U-Bahn mit Kopfhörern auf, drei Handys dabei, ne? Seins, meins und dann noch den heißen Draht zur Familie. Ja. Und dann guckten die Leute mich so an und ich denke, was gucken sie denn so? Und dann höre ich so, Papa, dein Handy klingelt, Papa. Ne? Also das ist nicht mein Telefon. Das vom Jammer-Monatsabo. Nee, ich habe selber aufgenommen. Und dann habe ich das Handy rausgeholt, drei Anrufe in Abwesenheit. Da dachte ich, oh Gott, wie peinlich. Ey, das Telefon hat schon dreimal bis zur Versenkung da aus meiner Tasche geschrien, Papa, dein Handy klingelt. Ja. Ja. Also gucke ich dir die Leute auch mal an, ganz böse. Und ja, ich leider wusste ich nicht, wie man es abstellen kann, sonst hätte ich nämlich abgeschaltet. Lange die Raute-Taste drücken, ganz bestimmt. Ist ein Nokia-Telefon. Ach, kann sein. Ja. Lange den Ausschalter, hätte auch geklappt. Oder so, ja. Ja, und dann sind wir halt, wie gesagt, haben wir dann die Schlangen versucht, da rauszuholen und das ist gar nicht so einfach, weil das Weibchen ist ziemlich aggressiv. Also das, ich hab's gesehen. Ja, wir haben uns gerade ein Video angeguckt, wie die gefüttert wurden. Ja. Und da ist das Weibchen bei der Fütterung vor lauter Aufregung gegen die Scheibe geschossen. In deine Richtung. Naja. Ja, und deswegen war das so ein bisschen eine Herausforderung. Das Männchen, das ist ein Stückchen kleiner. Das haben wir, die sind beide gleich alt, muss man dazu sagen. Die könnte ich fressen werden. Die sind 8 Jahre alt. Die haben wie alt wären die? Oh Gott, das weiß ich gar nicht. Siehst du, da wäre jetzt Rudi perfekt für. Den könnte man fragen. Ne? Nee, das Männchen, jetzt hast du es gepetzt. Wie, dass er Rudi heißt? Ja. Naja, das wissen die Leute. Ja, wer den ersten Podcast gehört hat, der kennt Rudi auch. Und der weiß auch, dass Rudi eigentlich auch ohne Moderation so einen Podcast alleine hinkriegen würde. Mit zwei Handpuppen so? Ja. Ja, und auf jeden Fall Sprachpuppe 1 zu Puppe 2. Genau. Obwohl da auch Puppe 2 nie zu Wort kommen würde. Oh. Das hätte ich übrigens auch gesagt, wenn er hier beisitzen würde. Ach so. Okay. Ja, er versteht das schon. Ja, nachher bist du hier den Kopf kürzer. Mhm. Wir haben das Männchen halt rausgeholt, ne? Das heißt Kopfkissenbezug genommen und dann rein und in Kopfkissenbezug zu und den Kopfkissenbezug inklusive 2 Meter Schlange in eine Kiste. Ja, und also Weibchen, eine Art, wie sie Leute nach Guantanamo bringen. Genau, bis zur Kiste haut dann auch hin. Nur, dass die Kiste nicht nach Guantanamo ging, sondern eben in dem Fall in der Wohnung verblieb. Ja, ja, und das Weibchen haben wir ein Handtuch über den Kopf gelegt, dass das so ein bisschen beruhigt ist, ne? Und ja, also beruhigt. Ja, sie war recht ruhig, aber man muss halt trotzdem super aufpassen. Das heißt auch, wir waren jetzt zu dritt, einer hat geguckt. Sie schnappt durch den Sack. Dass die Schlange eben außerhalb des Einzugsbereiches ist. Ein zweiter hat halt reingegriffen und hat die da rausgeluchst, die kleinen Schlangen. Ja. Was ja auch schwierig ist, weil das Terrarium ist ja riesengroß. Ich weiß nicht, ob du es mal gesehen hast. Nee. Also ich vermag jetzt auch keine Maße sagen, weil ich bin da im Schätzen nicht so gut, aber das ist schon ziemlich, also es ist länger als Armspanne. Na, länger als 2,50 Meter gehe ich mal von aus. Nee, die Schlange liegt ja nicht ausgerollt in so einem Terrarium. Die bleiben ja auch nicht auf einem Fleck liegen. Die bleiben auf einem Fleck liegen, ja. Die ja? bewegen sich dann das mal, wenn es ja dunkel wird. Ja, da ist nichts zu sehen. Also wenn ich da hinkomme und da reinschaue, dann liegt die zusammengerollt unter dem Topf. Der Topf ist schon mittlerweile zu klein für die Schlange, dass da so links und rechts die Schlange rauskommt. Ja. Ne, und dann haben wir die halt rausgeholt und das hört dann nicht auf. Und so, wir haben schon geschätzt und dachten, naja, das sind vielleicht 13 Stück. Ja. Und wie sich dann rausstellte, ich muss nur gucken, ob die Aufnahme läuft. und wie sich dann ich dachte, und Batterie? Bei der finalen Zählung, nein, Batterie reicht noch. Bei der finalen Zählung waren es dann echt 21 Riesenschlangenbabys. Ich nehme zwei. Käufer sind genug? Nee, ich nehme keine. 50 Zentimeter sind sie jetzt ungefähr. Ja. Ja. Ja, und dann mussten die Schlangen halt, weil ja Rudi nicht da war und keine Unterbringung hatte, mussten die Schlangen eben erstmal mit zu den Typen. In Cornflakes-Schüsseln. Nee, die dann wurden dann in eine Schachtel alle und dann sind die mit zu dem Typen halt und der hat da ein Terrarium gehabt, wo er die eben reingemacht hat, wo er die gefüttert hat dann. Ne? Ja, und die hatte ich dann neulich mit Rudi zusammen abgeholt. Sind hingefahren und haben die samt Terrarium abgeholt. Und der hatte unter anderem noch viele andere Schlangen eben da, also Kornnattern. Eine Totenkopfnatter. Nee, also eigentlich, ja, warte mal, und richtigerweise hat er nur Kornnattern gehabt, dann noch einen Waran und drei Vogelspinnen, ja. Na, herzlichen Glückwunsch. Schon mal eine Vogelspinne angefasst? War nee, fast nicht, nee. Nee, schon, aber von nahen so oder nur hinter der Scheibe gesehen? Nur hinter der Scheibe. Ja. Würdest du nicht so mit Spinnen, nur Spider-Man. Ja, ich auch. Würdest du eine Vogelspinne anfassen? Ah, ich weiß nicht. Könnte ich jetzt so nicht sagen, ja. Ich würde jetzt sofort sagen, ja, aber ob sich denn, ob ich es denn wirklich machen würde, ich weiß nicht. Also bei mir war es so gewesen. Bin ja schisserig. Ich bin so. Um Gottes Willen, die Erde geht unter. Das war meine Schuld, das war mein Fuß und das war der Galgen, das Galgenstativ. Nee, ich hatte auch so überlegt, eine Vogelspinne anfassen, das kostet bestimmt Überwindung. Also ich hätte, also wenn man mir jetzt, man sieht es ja mal im Fernsehen, oder immer ist übertrieben, man sieht es ja manchmal im Fernsehen so als Mutprobe, hier fasst man eine Vogelspinne an und dann alle, und da habe ich mal gedacht, ja, also ich würde jetzt nicht sagen, aber ich würde sagen, okay, ganz langsam, also ich mag die jetzt auch nicht so, aber probieren würde ich es eventuell mal. Ne, ich hätte jetzt vermutet, hast du es probiert. Naja, ich hätte gedacht, dass es mich Überwindung kostet halt. Ja. Ne? Und ja, der Typ hatte die halt rausgeholt, die eine Vogelspinne, und ja, da ging bei mir automatisch die Hand nach, ja, Handteller groß, also ein Foto ist auch im Blog. Ja. Ja, da ging bei mir automatisch die Hand raus, ne? Ja. Also die wollte ich natürlich dann auch auf die Hand nehmen. Und hast du denn noch? Ja, habe ich dann auch gehabt und ist so, also ich muss sagen, ich habe es gar nicht als schlimm empfunden. Ne? Ja, und was ist jetzt hier mit das erkläre ich gleich, ja. Okay. Und auf jeden Fall fing die Spinne dann auf einmal an, sich wie verrückt am Hintern zu kratzen. So sah es aus, ein Hinterbein machte ganz schnell so am Hintern. Und machen die auch immer ihre Fäden. Und dann kam die, und dann schwebt auf einmal so eine Wolke, ganz feines Zeug durch die Gegend. Und Rudi und der andere Typ treten sich beide von der Schlange weg. Und ich dachte, warum machen die das jetzt? Aber ich glaube, ich mach's mal auch und hab mich halt auch weggedreht. Ja. Und dann habe ich mitgekriegt, also das sind wohl so Brennhaare. Und die soll man halt nicht einatmen, wenn man Allergiker ist und so. Und also ich habe schon mal gehört, dass irgendwie Vogelspinnen so Gifthaare schießen sollen. Ne? Wie Spider-Man. Wie Spider-Man, ja. Nee, und das ist wohl wirklich so, das sind so Haare, also sogenannte Brennhaare, wenn die auf die Haut kommen, die wie Brennnessel. Also wie Brennnesseln, genau. Und ja, dann bin ich halt mit den Schlangen auf dem Schoß und mit juckendem Arm, ja, also so gejuckt immer, und Rudi hat es auch gekratzt und wir saßen halt beide uns kratzend im Auto in die Schlangen auf dem Schoß und halt zu ihm nach Hause. Dann habe ich erstmal mit Wasser das ordentlich abgewaschen, die Arme, ne, dass das aufhört zu jucken. Und ja, war die Sache erstmal erledigt und am nächsten Morgen, am nächsten Tag im Büro, gucke ich auf meinen Arm, denke, oha, lauter rote Punkte. Und also wie so kleine Bisse oder was, keine Ahnung. Und rufe Julia an und sage, du kannst mal unser Bett komplett abziehen. Ich glaube, wir haben Bettwanzen. Das ist ja, das ist der Arm, glaube ich, auf dem ich schlafe. Da muss irgendwas in der Matratze sein oder so, ne? Ja, und als ich nochmal drüber nachdachte, nachdem das Bett schon komplett abgezogen war und alles neu drauf war, fiel mir dann ein, dass das ja genau der Arm war, den ich die ganze Zeit der Spinne, die mehrmals da diese Brennhaare abgeschossen hatte. Ja, und das sieht, ist halt Tatsache auch, ich habe mal geguckt nach so Nesselbissen und so, also wenn man mit so einer spanischen Galeere baden geht, das sieht genauso aus. Ja. Ja, und dann hatte ich halt erzählt, hatte ich Rudi erzählt, dass ich eben meinen Arm abgewaschen hatte und dann meint, oder an den Kollegen habe ich es erzählt, der auch Vogelspinnen hatte. Und der hat gesagt, ja, und was in dem Moment gemacht hast, ist, du hast dir die Haare richtig schön in den Arm reingewischt. Also diese kleinen, dünnen Härchen habe ich mal dadurch noch mehr verteilt und ja. Was war sein Trick? Nö, da kannst du jetzt nicht machen, das juckt auch nicht, das wird jetzt irgendwann weggehen und ist gut. Na denn, ist ja dann nicht so schlimm, wenn du sie noch weiter reinwischt. Ja, man hätte sich auch sparen können. Also, ich dachte jetzt, ich habe eine ansteckende Krankheit oder so, aber ich habe es wirklich nur in meinen Armen. Ja, so sieht's aus, ne? Ja, oder aber auf jeden Fall war es ein Highlight gewesen, so Vogelspinnen anfassen. Also ich fand's ganz cool. Und ich hatte dummerweise auch noch die Haut, also wenn sich eine Vogelspinne häutet, was das machen die auch? Ja, unglaublich. Wenn sich eine Vogelspinne häutet, bleibt eine zweite Spinne übrig. Die Haut ist eine komplette Spinne mit Beinen, mit den Fangzähnen, die hat vorne zwei so eine Fangzähne. Ja. Die übrigens das auch gefährlich sein sollen. Nee, ohne Scheiß. Also ich habe die Haut in der Hand gehabt. Ja, und mit Zähne. Ja, also so die hat vorne so eine Fangzähne. Das ist halt auch Haut. Ja. Das die wachsen ja auch mit. Ne? Und ja, klar, aber da ist eine Haut drüber. Die hat halt auch diese Brennhaare mit Haaren, komplett mit Haaren, Beinen, mit allem der Körper. Ja, und die hat halt auch so eine Brennhaare noch da dran. Und das war wahrscheinlich auch noch der Fehler, als ich das in der Hand hatte, ist da vielleicht auch noch was abgefallen. Weißt du, das kann natürlich, ich hatte es nämlich dann auch hier im Handbereich ganz viel. Ja, also. Unter Einsatz meines Lebens. Unter Einsatz meines Lebens, ja. Hast du dieses tolle Video gesehen, was ich letztens bei Facebook online gestellt hatte? Nee. Hier Man vs. Wild. Ach so. Mit dieser Riesenlarve. Was war das für ein Tier? Eine Riesenlarve, keine Ahnung, darum geht's auch gar nicht. Ach, diese Larve, die kennt man doch auch aus sämtlichen Dschungelsendungen. Das war eklig. Hat er die gegessen oder was? Ja gut, das scheint aber eher eine Belohnung zu sein, so eine Larve essen zu dürfen, wenn ich das so richtig verstanden habe. Dann schau dir sein Gesicht danach an. Ja, wahrscheinlich dürfen wir Mitteleuropäer da nicht so viel nachdenken. Ich meine, das ist halt eine TV-Sendung, also hier ist es, ausgesetzt in der Wildnis. Der Typ wird in der Wildnis ausgesetzt und muss zurück in die Zivilisation kommen. Ja. Und erkundet sich vorher so ein bisschen, also letzte Mal haben sie ihn irgendwo im Canyon ausgesetzt, dann wusste er, irgendwie in westlicher Richtung, also irgendwelche Gleise. Ha. Ja, und dann ist er da, was hat er halt bei ihr gehabt? Ein Messer, ja, Feuersteine, sein Rucksack. Hat er noch was bei ihr? Ich glaube nicht. Und mit den paar Sachen ist er in der Wildnis unterwegs. Genau. Aha. So, und da, das ist irgendwie, glaube ich, auch schon eine ältere Folge, rennt er dann halt so durch ein... Ach, das ist eine komplette Folge bei YouTube? Nee, ist bloß der Ausschnitt, wie er jetzt endet. Ja, dann rennt er da zu so einem Baumstamm und findet er erst so eine kleine Larve, so, und die isst er denn, und da verzieht er schon so ein bisschen das Gesicht, und dann guckt er halt weiter, und er findet da so einen riesen Hoshi da an Larve, und dann beißt er da ab und spuckt halt nachher aus. Ja, aber wenn es schädlich wäre, würde er es nicht machen, also von daher. Ja, meint er, ist ja proteinreich. Proteinreich, aber, aber. Das sagt man Insekten nach, aber es würde mich trotzdem nicht dazu bewegen, Insekten zu essen. Also das sieht vor allen Dingen so widerlich aus. Ja, und das ist halt das Ding, wenn du Reptilien hast oder sowas, dann musst du so eine Tiere, ne, so natürlich mal vorkosten. Auch, nee, aber zumindest auch halten, ne, um die also bei Reptilien, bei Schlangen jetzt nicht. Ja, aber ich muss ja nicht essen. Nee, aber du bist halt davon umgeben. Also nie mit offenem Mund schlafen. Ja, ich hatte dir auch das, er hatte auch ein Chamäleon, ne? Ich habe dir ja das Video gezeigt, wie fix so ein Chamäleon unterwegs ist. Wahnsinn, ich dachte mal, die zucken bloß immer so hin und her. Ja, wenn die nach Beute lauern, dann bestimmt. Ja, wir hatten ja heute Schlangenfotoshooting, weil jetzt müssen die 21 Babys ja verkauft werden. Das heißt, wir haben jedes Stück einzeln fotografiert, um dann nachher Leuten diese Bilder zur Verfügung zu stellen. Also haben die jetzt auch eine Nummer? Keine offizielle Registriernummer oder so. Nee. Wir nummerieren die durch, ja. Ja. Ja, ja. Weil nachher sagt er, ich will genau Nummer 21. Genau, und nee, so ist es, das ist der Plan. Also die werden jetzt aufbereitet, die Bilder. Kriegen sie jetzt sonst Schnürsenkel um. man muss die dann schon anhand ihrer Körpermerkmale dann identifizieren. Aber das ist, also die unterscheiden sich wirklich zum Teil sehr extrem von der Optik. Okay. Ja. Und ja, da in dem Zug, weil Julia eben die ganzen Schlangen fotografiert hat, das ging dann immer so, die Nummer fotografieren, ne, haben wir irgendwie auf dem Monitor eine große 1 fotografiert. Und dann haben wir die Bilder gemacht von der Schlange ein paar, dann 2 fotografiert auf dem Bildschirm, dann die nächste Schlange fotografiert, um die dann zuordnen zu können, die Bilder. Ja. Jetzt habt ihr so ein 3D-Vektor-Modell am Rechner. Ja, und dann haben wir eben auch das Chamäleon rausgeholt, weil der saß schon hinter der Scheibe und der... Also, man soll ja Tiere nicht vermenschlichen, aber wenn man den Raum betritt, dann kommt er sofort an die Scheibe gerannt und will unbedingt raus. Ja. Ne? Und dann hat man halt rausgeholt und dann hast du das Video gesehen, wie er dann an der Kameralinse rumgespielt hat. Ist ihm vielleicht zu klein. Das Terrarium. Du hast das Terrarium mal gesehen? Nee. Da würden wir beide nebeneinander reinpassen. Echt? Stehend. Echt? Ja. Naja. Und das Schlangenterrarium, da würden wir beide aufeinander liegend reinpassen. Okay, das probieren wir aber nicht aus. Nee, das brauchen wir nicht aus. Nur für euch da draußen, damit ihr so eine Vorstellung habt, wie viel Raum man Reptilien geben kann. Ja. Okay. Geben kann, ja. Es gibt ja auch welche, die haben Krokodile zu Hause. Hast du das mal im Fernsehen gesehen? Ja, das finde ich. Also viele Leute werden jetzt sagen, Riesenschlangen zu halten, ist auch schon vielleicht nicht so doll. Na komm, gib größere als diese kleinen Viecher da. Ja. Also man muss aber auch dazu sagen, bevor jetzt gleich der Vorwurf der Tierquälerei kommt, es ist natürlich so, dass du Riesenschlangen gar nicht so halten darfst. Hm. Du musst eine Bescheinigung haben, das ist aber auch irgendwie seit ein paar Jahren neu. Also als ich meine, als Teenager meine Riesenschlange hatte, die ja noch sehr klein war, da brauchte ich noch keine Bescheinigung. Hm. Na, aber jetzt brauchst du so eine so ein Scheinmuster machen, der kostet glaube ich 50 Euro oder so, dass du gefährliche Tiere halten darfst. Ja. Es gibt ja auch sowas für Natur. Also das ist eine CITES-Bescheinigung, meinst du vielleicht? Und zwar, wenn ein Tier im Washingtoner Artenschutzabkommen ist, dann brauchst du eine Bescheinigung, dass du dieses Tier genau. Das hatte ich glaube ich auch mal für meine Schildkröte. Das kann sein. Das haben ja meine Eltern damals gemacht. Bei Schildkröten ist das auch so, das stimmt. Also Reptilien sind da ganz groß dabei. Mhm. Nee, und also so eine Bescheinigung brauchst du erstmal, also dass du so ein Tier halten darfst und dann kommt auch jemand vorbei und kontrolliert, ob die Unterbringung artgerecht ist. Hm. Also es ist jetzt nicht so, dass hier Hinz und Kunz sich irgendwie so ein Baumpython oder so in der Wohnung halten kann. Also das wird auch kontrolliert. Und du musst dem Vermieter Bescheid sagen und der muss dann auch einwilligen. Ja. Und kostet alles Geld. Nee, das mit dem Vermieter nicht. Nee, das nicht, nee, aber der Rest alles. Ja, ja, also das, obwohl diese Bescheinigung, klar, die kostet Geld. Ich glaube, dieser Kontrolleur, der kommt automatisch und kostenfrei. Hm. Die Bescheinigung, die verfällt nur nach einer Weile. Also die muss man immer wieder neu machen. Ach so. Ja. Okay. Und bei Rudi war es ja so, der hat den Vermieter gefragt und der Vermieter hat gesagt, wenn keiner im Haus Einwände hat, ist das in Ordnung. Ja. Man muss dazu sagen, nee, hatte keiner. Man muss dazu sagen, die Schlangen waren damals, die hingen vom Balkon jetzt runter. 50 Zentimeter, ne, und die sind jetzt halt, 2 bis 2,50, also, und, bis 3 Meter könnten die unter Umständen werden. Hm. Ja. Das wissen die anderen bloß noch nicht, wa? Ja. Aber richtig cool ist natürlich, Wobei, das ist ja sicherer für die anderen, denn das. Was, dass sie es nicht wissen? Nee, wenn sie größer sind. Und passen die durch irgendwelche kleinen Ritzen. Ach so, was? Nee, die machen sich dann die Ritzen schon groß hin. Ja, nee, aber richtig cool ist halt dieser Zuchterfolg, weißt du, der eigentlich ja gar nicht forciert war, sondern, also das ist auch ein gutes Zeichen, finde ich, wenn Tiere in Gefangenschaft Nachwuchs kriegen, dann kann man zumindest, hat man irgendwas richtig gemacht. Vielleicht sind die auch verzweifelt. Und sagen, wir müssen unsere Art. Ja. Und die Verzweiflung wird auf Rudis Seite jetzt eintreten, sicherlich, weil, also erstmal, er war ja im Urlaub, ich habe ihm das ja alles telefonisch dann mitgeteilt. Na. Und er sagte nur, oh mein Gott, wo soll ich mit 21 Riesenschlangen? Ne? Und es ist auch wohl so, dass wenn so eine Riesenschlange einmal geworfen hat, dass das dann jährlich passieren kann. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Tja, und dann kommt jetzt eine Scheibe dazwischen. Genau, wollte ich gerade sagen, wenn Männchen und Weibchen wohl getrennt, ja. Ja, also, aber es ist schon beeindruckend. Oder hat einen Abnehmer. Also, welche Tiere fressen denn Schlangen? Das ist das nächste, als Futtertiere wissen wir nicht los. Nee, das ist das nächste Problem, 21 Schlangen zu verkaufen, weil die Nachfrage ist natürlich jetzt auch nicht so groß. Und, mal schauen, wie sich das jetzt entwickelt. Wir werden das mit den Fotos jetzt alles ein bisschen sortieren und dann werden wir mal schauen, dass wir, sich jemand interessiert, weil die kosten ja auch Geld. Also die wollen im Moment die Jungtiere eine Maus am Tag, in der Woche. Hm. Und eine Maus kostet ungefähr 1 Euro. Ja. 21 Jungtiere, 21 Euro die Woche. Ja, du musst ja nicht 21 Schlangen nehmen. Nee, ich meine nur, das hat er jetzt auf seiner Seite das Problem. Ja. Ne? Ja. Das heißt, oder einfach Nachtschichten schieben müssen. Er muss die jetzt halt auch schnell loswerden. Und wenn die halt dann zu groß sind, wenn die jetzt so ein paar Monate ins Land ziehen, dann wird es auch schwieriger, weil so ein großes Tier wird man wohl schwieriger los. Aber er hat schon... Aber jetzt hat sie gesagt, hier ist das Großtier 5... Was waren das, Ratten? Ratten oder Mäuse? Genau, also wir haben es jetzt gefüttert. Die 2 8 Jahre alte Schlangen, die kriegen... Das Weibchen kriegt einen Kanickel, einen kleinen Hasen. Ich glaube 900 Gramm Hasen. Ja, wir hätten vorher sagen sollen, Kinder, hört jetzt weg. Und das Männchen kriegt 5 Ratten. Ja. Und Ratten kosten ja dann bestimmt wieder mehr. Na, die Ratten sind, ich muss mal sagen, wenn die Ratten auf einen Haufen liegt und den Hasen daneben liegt, dann sind die Ratten schon weniger von der Menge her. Ja. Ich weiß nicht, was das Weibchen denn nicht auch von Ratten? Das Weibchen ist größer, das kriegt halt einen Hasen hinter. Hm. Ja. Und fand ich interessant, wusste ich vorher nämlich auch nicht, dass in Deutschland die Fütterung mit lebenden Tieren verboten ist. Mhm. Also zu meiner... Wusste ich doch, die hätten nicht gelebt, weil irgendjemand meinte, die lebt noch. Wer? In dem Video vorhin. Nee, die Ratten lebten nicht mehr. Dann sag ich doch, weil die da so hingen. Nee, Rudi hat gesagt, also ich hatte vorhin mit Holger ein Video geschaut, ja, von der letzten Fütterung. Ja. Und den Angriff. Genau, da hatten, haben wir die Ratte reingehalten und die Schlange hat sich die gegriffen und die andere Schlange hatte eben den Hasen am Wickel und er hat nur, während sie das Tier würgte, sie hat halt, das hat sie so drin, ne? Beute schnappen und dann würgen, hatte er ein bisschen gewackelt und hatte gesagt, der Hase ist nicht tot, der Hase ist nicht tot, damit sie halt diesen Prozess so, durchkriegt. Also sie hat zwar nicht verstanden, dass der Hase nicht tot ist, aber sie hat gemerkt, da bewegt sich noch was, ne? Ja. Ja, das war jetzt nur der. Am Schwänzchen packen und ein bisschen schütteln. Also ich wusste das nicht und ich habe auch damals, aber das ist ja auch schon lange, lange her, noch lebend gefüttert, weil ja, das ist halt, da ist der Reiz, das ist verjährt, ne? Ja, ja, da ist der Reiz für das Tier halt viel höher, ne? Also das ist ja viel natürlicher. Ja. Und preiswert ist natürlich tot zu füttern, weil ein totes... Du kannst ja von der Straße aufsaugen. Ja. Aus dem Keller. Ja. Nee, Totfutter kostet halt nicht so viel wie Lebendfutter. Ja. Ja. Kostet Maus was 50 Cent. Dead or alive. Genau. So wanted. Ich weiß gar nicht, was der. Ja. Hast du, also du hattest ja dann auch mal ein richtig wildes Haustier, stimmt? Ich kann mich an die Schildkröte erinnern. Richtig. War das irgendwas Besonderes? War das irgendwas Besonderes? Eine besondere Schildkröte? Irgendwie so eine. Ja. Ich glaube, was war das? Eine griechische Landschildkröte. Ja. War nicht cool. Ja, und so Schlangen? Der hat anderen Leuten in den Zeh gebissen. Echt? Das ist doch aggressiv. Nee, so generell Reptilien als Haustier? Kannst du dir das vorstellen? Also wäre das was für dich oder eher nicht? Oh, ich weiß nicht. So Echsen? Also ich hatte zum Beispiel immer... Ich fand die Frettchen ganz cool, aber muss ich ja dann auch... So eine Säugetiere. Also das Fell hat, nee, Feldtiere mag ich nicht so. An Spinnen habe ich keinen Spaß. An Schlangen habe ich keinen Spaß. Kennst du dann nochmal eine Schildkröte. Echt eine Schildkröte. Obwohl der Gecko eigentlich auch recht cool aussah. Also, welcher? Na, der aus dem Video? War das kein Gecko? Das war ein Chamäleon. Ja, war es ein Chamäleon. Ja, eine Chamäleon ist kein Gecko. Ein Gecko ist so ein Vieh, was an der Wand klebt. Ja. Und da gibt's auch interessant, da hatte ich auch einige schon gehabt. Ja. Ich sehe die da immer in Kaufland und dann. Ja. Und dann sehe ich, wie die mal sich nicht bewegen, rumglotzen, dann läufst du nach dem Einkaufen nochmal dran vorbei, wo immer noch gleiche Position. Ja, es ist, hätte ich keine Freude. Dann also, lieber nochmal eine Schildkröte. Das hat mir einen dekorativen Aspekt, so ein Reptil, finde ich. Kann ich mal ein Poster an der Wand kleben. Oder so, genau, das könnte ich auch machen. Dann quasi nichts so ein 2D, ein 2D-Terrarium. Nichts gegen die Leute, die jetzt eine Tiere haben, aber ich wenn da nichts passiert, das ist für mich auch langweilig. Dann lieber eine Schildkröte. Na, da passiert auch nicht viel. Na, die leuchtet aber wenigstens, die bewegt sich. Naja, ob das jetzt so... Aber mal reden mit ihrer Wasserschildkröten damals. Die hatte Wasserschildkröten? Ach ja. Ja. Die so komische, also die hatten so an den... Die eine, die abgehauen ist. Echt? Sag's nicht so laut. Die hatte also ganz lange Zehennägel, wollte ich sagen. So, die hatte an den Flossen so ziemlich lang, gell? Na, kannst du dich in den Sinn? Glaub schon, ja. Und die muss damit irgendwie ein Liebesspiel oder was gemacht haben oder so gebalzt haben, weil ich habe mal gesehen, wie die diese... Krallen aneinander rieb ganz schnell und dabei das Wasser so vibrierte. Die hat sich aufs Fressen gefreut. Ja, das glaube ich nicht. Ich glaub, Gottes Willen. In your face war das eben voll mit der Faust gegen das Mikro. Ja, nee, und die hat, den lasse ich drin. Die hat, ich glaube, die hat da gebalzt. Also das hat so ein ganz komisches Geräusch gemacht. Ja, ja. Keine Ahnung. Ich weiß bloß, wie Marin mal erzählte, die Schildkröte ist weg. Echt? Ich glaube... Bin mir nicht mal sicher, aber ich glaube, das waren 7 Tage und dann irgendwann hat sie die dann hinter der Schrankwand gefunden. Scheiße. Echt? Und sie hat noch gelebt. Echt? Ja. Also mir sind auch sämtliche Haustiere abgehauen. Also ich hatte so kleine Strumpfbandnattern, das sind so Schlangen, die sind fast zu dünn, die Schnürsenkel. Die sind jetzt hinten im Naturschutzgebiet. Nee, und die sind mir halt auch irgendwie entwischt. Also das war, als ich noch bei meiner Mutter gewohnt habe. Und meine Mutter hat eine, ich glaube, innerlich einen Nervenzusammenbruch nach dem nächsten bekommen. Und ich habe ihr ja immer erklärt, dass die völlig ungefährlich sind, die Tiere. Ja. Und sie hat ja Tatsache zugelassen, dass ich mir so eine Boa kaufe. Ne? Und als ich dann sagte, als ich die dann hatte, habe ich erzählt, dass die Mäuse frisst. dann ließ sich halt nicht mehr da rückgängig machen, ne? Und die Mäuse sind mir tatsächlich auch abgehauen. Also, oh Gott. Ich kann mich entsinnen, dass ich dann erzähl mal nicht so laut, da freut sich die Wohnungsbauinhassenschaft. In der elterlichen Wohnung habe ich gesessen mit der Taschenlampe, also in der elterlichen Küche mit der Taschenlampe und habe halt gelauert, wo diese Maus ist, die mir da entwischt ist. Dann hast du mit Käse so eine Mausefalle denn so? Du, ich habe zum Geburtstag tatsächlich von allen Leuten Mausefallen dann geschenkt bekommen. Ne? Ich habe, meine Mutter hat ja gesagt, hier komm, fang die mit der Mausefalle ein. Und ich habe gesagt, nee, hier, die wird hier nicht getötet, ich fang die so. Ne? Oh ja. Man vs. Wild. Ja, genau so war es. Ja, ich glaube, ich habe sie gekriegt, ich kann mich nicht mehr erinnern, aber. Ach, wenn nicht, hat sich der Nachmieter gefreut. Nee. Ich sag ja, die Schlangen auf dem Naturschutzgebiet. Da habe ich schon mal eine gesehen. Hinten. Ist da eine? Ja? Hm? Echt cool, das kann ja nur eine Ringelnatter sein. Ich habe keine Ahnung, war dunkel. Also, Ratten sind auch. Wie, du warst im Dunkeln im Naturschutzgebiet? Ja. Was machst du im Dunkeln im Naturschutzgebiet? Wir haben uns da öfter mal getroffen. Da war meine Clique damals immer. Echt? Eure Gang? Ja, genau. Ihr wart die Naturschutzgang. Die Wegrenn-Gang. Ihr wart die Naturschutz-Wegrenn-Gang. Genau. Okay. Verstehe. Ja. Dann siehst du, wir waren neulich im Urlaub, ja? Ja. Und da waren wir an einem See. Wieso, du bist gar nicht braun. Ich bin schon wieder weiß, so schnell weg. Nee, wir hatten ja auch scheiß Wetter. Nee, und da waren wir an das einem, war, weil ihr im Wald wart. Ja, wahrscheinlich. Man vs. Wild. Man vs. Wild. Nee, und da waren wir an einem See und da schwammen Fische und auf einmal sah ich was, was mit dem Kopf aus dem Wasser schwamm, wo ja. Ich dachte, ein Fisch, der frische Luft dann beim Schwimmen, ne? Dann habe ich gesehen, war eine Ringelnatter. Ja. Ringelnattern finde ich cool. Weil? Nur weil Schlangen sind. Nee, das finde ich cool. Ich glaube, hinten im Naturschutzgebiet hatte ich mal welche gefunden. Da hinten, wo Aldi ist. Mhm. Und Fressnapf. Da hinten ist ja dieser... Ich will im Fressnapf immer fressen werden. Der Tümpel ist da hinten irgendwo. Aha, okay. Genau. Das ist ein Tümpel? Ah, da hinten, aber yeah. Ziemlich weit hinten. Ja, ja, kenne ich das. Ja. Ja. Da waren mal so komische Typen, haben da mal rumgelungen. Die sind mal weggerannt, wenn wir gekommen sind. Die sind mal weggerannt, wenn wir gekommen sind. Ja, ich glaube, es war die Wegrenn-Gang. Ja, ich hatte übrigens bei Google Plus mal gefragt, ob jemand was zu dem Thema beizutragen hat. Zu dem Thema Schlangen? Genau, exotische Haustiere. Und ob es irgendwas gibt, was man in dem diesbezüglich unbedingt ansprechen sollte. Und der hat gesagt... Nein, es melden sich tatsächlich hat sich einer gemeldet und hat gesagt, nee, das ist noch gar kein Zuhörer, das ist, glaube ich, ich habe jetzt einer. Und herzlich willkommen. Hallo, ja. Und zwar, warte mal, ich habe auch einen Namen gesehen. Dirk heißt er. Hi, Dirk. Dirk, D-I-R-C-K. Ach, C-K. Ja, und mit I-E, mit langem I. Ach so, ohne. Wie Ziege. Okay. Ja, nur ohne Z und ohne G hinten. Jetzt verschreck ihn nicht gleich wieder. Also Dirk hatte gesagt, dass man halt keine exotischen Tiere aus dem Urlaub mitbringen sollte. Ja. Das, wo war das? Kam mal letztens im Fernsehen. Weder lebende und noch tote, möchte ich dazu sagen. Also auch tote Tiere aus dem Urlaub. Ja, wahrscheinlich sind da noch die kleinen Kinder drin und dann, sobald die auspackst, dann... Nicht deswegen, das ist halt einfach verboten. Ja. Oder das war doch letztens hier wegen irgendwelche Giftschlangen. Achso, Giftspinnen waren das. Achso. In Bananenkisten. Ja, und Toyota stimmt. Hat auch von der ganzen Weile eine Rückrufaktion. Netto zumachen, oder? War das nicht Netto oder ein Plus oder so? Ich hatte was in den Nachrichten gesehen, eine Bananenspinne. Ja, genau. Aha. Und ja. Toyota hatte auch eine Rückrufaktion. Echt? Ja, wegen Giftspinnen im Radkasten. Oha. Nee, aber es ist ja tatsächlich so, ich war in Nordafrika ein paar Mal im Urlaub und da habe ich festgestellt, dass wirklich Leute... Ägypten. Nee, Tunesien nicht? Ist auch Nordafrika. Okay. Ich wollte jetzt nicht, gut, dann können wir ja beide Länder mal aufzählen. Tunesien und und Ägypten. Und da ist es tatsächlich so, dass die Leute auf der Straße stehen und Chamäleons verkaufen, Wüstenfüchse verkaufen. Echt? Ausgestopfte? Und so. Nee, lebendige. Soll ich mit dumm? Also ich glaube als mal, ein Urlauber wird sowas nicht mitnehmen, aber bei so einem Chamäleon wäre ich mir nicht sicher, ob da nicht der eine oder andere schon im Koffer gelandet ist. Und auch gern ausgestopft. Also Skorpione kriegt man ja da auch in so kleinen Glas. Die sind auch proteinhaltig. Ja, aber auch die sollte man nicht mitnehmen, weil es halt einfach verboten, die mitzunehmen. Ja. Ne? Eher wegen Parasiten, glaube ich. Noch generell, ne? Na, und wegen Naturschutz halt. Ja. Also wenn du das unterbindest, dass Leute so eine toten Tiere kaufen, dann werden die nicht getötet. Aber das war, glaube ich, auch mal in Australien oder so, wo die irgendwelche Tiere mitgebracht haben und sind dann da zur Plage geworden. Ja, es gibt, genau, irgendwelche, das ist aber auch schon so passiert, in Flugzeugen, glaube ich, oder in Zügen oder so, ne? Und es gibt, glaube ich, auch in die haben ja dann keinen Feind dort, keinen natürlichen. Ja. Und deswegen machen die eben da andere heimische Tierarten platt. Das war, glaube ich, woanders ist in Nevada oder so, in irgendeiner amerikanischen Wüste, da haben sie dann Frösche geholt. Irgendwelche Frösche, Riesenfrösche. Da hast du bestimmt die Simpsons-Folge. Genau. Und da gab es auch irgendwelche Riesenfrösche, die dann da irgendwelche Viecher gefressen haben. Dann hatten sie, aber so viele Frösche, das. Ich glaube, manche wurden Plage auch bewusst eingeschleppt zur Bekämpfung von irgendwas. Ja, und dann ist es aber so, dass sie selber keinen Fressfeind haben. Genau. Ja, das stimmt. Tja, ein Teufelskreis. Ein Teufelskreis. Du kannst einmal umdrehen. Wir sind nämlich bei einer halben Stunde bereits. Ja. Ich habe umgedreht. Ach, ja, entschuldige, Heuer, du hast mir gerade die Hand voll. Ich dachte, ist ja blöd, wenn ich dich hier steuere, Heuer fernsteuert. Ja. Ja, ich würde sagen, da haben wir das Reptilien-Thema ja, oder das exotische Tiere-Thema ja durch. Wie war dein neuer Urlaub? Oh, nur exotische Tiere. Der Urlaub war nass von oben. Hm. Ja. Hast du gesehen? War ja auch mitten in der Pampa, oder? So sah es zumindest aus von den Fotos. Ja, es da war, mitten am Wald. Es war tatsächlich, Julia bucht den Urlaub immer so, dass da nichts ist, dass ich nicht in die Verlegenheit gerate, mich irgendwie mit irgendwas abzulenken. Ja, was soll denn da sein? Handyempfang. Achso. Internet. Nein, wir waren, hat sich im Nachhinein rausgestellt, in der Jagdresidenz von Erich Honecker. Ach. Und wir haben in Erich Honeckers ehemaligem Schwimmbad gebadet. Der war scheinbar Jäger. Der hatte sich in den 80er Jahren das bauen lassen, mitten an die Müritz irgendwo. Mit einer Selbstschutzanlage. Nö, dass er da Ruhe hat wahrscheinlich. Ist ein großes Gebiet eingezäunt. Hm. Ne, sind alles noch die Originalzäune, wenn ich das richtig gesehen habe. Weil da sind Bäume reingewachsen. Die sind richtig, das sind so, das ist so eine Betonpfosten, die dann schräg nach außen so gehen. Kennst du? So eine, damit keiner über den Zaun klettert. Ja, so, genau, so nur anders. Ne? Also nicht so, dass man nicht rauskommt, sondern so, dass man nicht reinkommt. So war sie gebaut. Ja. Und da waren halt Tatsache Bäume schon, so in diesem Maschendrahtzaun, der jetzt da. Jetzt frag mich nicht, weil ich das weiß. Ey, warte mal, jetzt mal ganz ernst, ja. Ich war schon mal im Gefängnis. Oh, wegen was denn? Weiß ich auch nicht, bei Monopoly. Ich hatte irgendeine Karte gezogen. Da gibt's diese IKEA-Werbung, ist das IKEA? Wo der Mann, ich glaube, es ist IKEA, wo der Mann aufsteht und sagt, es kann doch nicht sein, dass meine Tochter mir so das Geld aus der Tasche zieht und so. Naja, und mit dann, der Riester-Rente und so ein Quatsch. Genau, und dann sagen die, Spiel des Lebens war das aber nicht. Setz dich wieder hin, das ist nur Monopoly oder Spiel des Lebens. Ja, oder so, ja. Genau. Nee. Irgendwie sowas war es schon. Ja, Jagdresidenz halt. Ne? Und der hat sich da eine Villa hinbauen lassen, das ist jetzt ein Hotel. Und da ist halt eine Schwimmhalle unten drin und das habe ich halt erst mitgekriegt. Julia würde jetzt sagen, das habe ich dir doch vorher erzählt. das habe ich erst mitbekommen, als wir zurück waren, dass wir da quasi auf Erich Honeckers Fahrten gewandelt sind. Wir gewandert. Ja. Cool. Ja, fand ich auch. Ja. Mitten im Wald, also wirklich, da ist eine Straße, da stand, also du fährst auf einer normalen Bundesstraße und dann biegt man ab und da steht dann 7 Kilometer bis zum Ziel. Und die 7 Kilometer sind Straße, ein Betonstreifen durch den Wald gezogen. Ja, und nach 7 Kilometern ist man dann an einem See und da hat man kleine Fan. Cool. Ist ja wie bei uns auf dem Campingplatz. Ja, du hast campen, genau. Zecken eingefangen? Nö. Und nicht kontrolliert überall, in allen Ritzen? Natürlich. Warm und feucht mögen das. Guck nochmal nach, lieber. Ja. Mit dir jetzt nicht in Ordnung. Nein, Leo hatte eine. Deswegen sagen wir was. Ich habe die letzten Tage auch 2 über meine Beine laufen sehen. Echt? Konnte ich geile Fotos von machen. Gibt's auch demnächst im Blog. Man vs. Wild. Man vs. Zicke. Ja. Cool, ja. Ja, wie war es Camping? Jeden Tag am Feuer gesessen? Darf man überhaupt Feuer machen im Campingplatz? Ja, dürfen wir. Darf man? Wir machen es einfach. Ich wollte alles machen. Ja, toll, ey. Jetzt will ich nicht dieses aus dem Fenster springen Beispiel. so mitten im Wald unter Bäumen und so? Nee. Nein, bei uns ist ja freie Fläche. Also du musst halt was aufpassen. Nicht mit Bäumen. Nee, wir haben 2 kleine Bäumchen dazu stehen bei uns. Ach so, der Camping. Wovon wir einen selbst gepflanzt haben. Ja. Du hast also schon mal einen Baum gepflanzt, sehr gut. Ja. Der erste Schritt im Leben. Genau. Wie wollen das noch Buch schreiben und Haus bauen? Nee. Haus, Hund und Baum, glaube ich. Oh. Ist halt langweilig. Familie. Ja. Jetzt auch ein Haus zu kaufen. Das gilt wahrscheinlich auch. Okay. Wenn ich an Campingplatz denke, denke ich an Bäume. Also ganz viele Bäume. Haben und wir da auch, Wald. Ja. Aber das ist so Wiese. Ja. Ja. Freie Fläche. Also, wie ist denn der Boden beschaffen? Ist das Erde oder ist das Beton? Erde. Erde. Ja. Ja, cool. Und wo schläft man dann? Was da? Noch? Ein Campingwagen, im Bett. Ach toll. Also oder ohne Vorzelt. Man könnte auch zelten, Platz haben wir dafür auch. Ja, wie gesagt, wenn mal so viele kommen, dann können wir auch zwei Zelte aufstellen. Habt ihr alle im Campingwagen reingepasst? Ja. Wir haben Schlafplätze für 5 Personen. Boah, das muss ja ein riesen Campingwagen sein. Naja, eins steht im Vorzelt im Bett. Ach so, okay, einer muss im Vorzelt schlafen. Zwei getrennte Betten, aufpassen. Zwei getrennte Betten, dann kannst du die Essecke da mit dem Tisch, dann kannst du den Tisch da runterklappen, dann machst du die Kissen da drüber, dann hast du da nochmal 2 Schlafplätze. Ja, cool. Das ist der Partnerplatz denn. Ja, wie lange warst du da? Einmal war ich 3 Tage da und dann war ich nochmal 3 oder 4 Tage da. Hält man das da 2 Wochen am Stück aus? Ich persönlich nicht, also mir ist das dann zu langweilig. Wenn ich dann nachher mein Kajak habe, bestimmt. Ich habe übrigens das Thema Kajak ganz kurz. Ich habe nochmal geguckt. Wegen so einem Kajak? Ja. Was kostet oder was man da... Ein Hohenschönhausen ist so ein Laden. Ach so. Da kriegt man aber... Also die Preise schwanken ja ganz schön. Also ein Kajak, ja, dann musst du das Material... Also ein Kajak kostet schon mal 2.000 Euro, kannst du für einen Kajak von einer schon mal hingehen. Mit das günstigste war, glaube ich, 1.400 oder so. Also ein Kajak, da kommt es drauf das an. Das hast du auch auf dem Zettel zu stehen? Nee, ich habe über ein Kajak. Achso, ich dachte jetzt hier Glückstreffer. Bei Kajak kommt es drauf an, welches Material du nimmst. Also du hast so ein Glasfaser. Ich habe so eine Luftkammer und dann mit Plastik. Also ein Plastikkajak, das sind die Preiswerten. Also, und dann aber unten der Boden ist, glaube ich, zum Aufpusten. Oder irgendwie sowas, glaube ich. Also es gibt Tatsache auch Kajaks jetzt schon, die so zum Aufblasen sind. Sag mal, wie es heißt, der Hersteller Prion? Nee, der ist es halt nicht. Es gibt also für euch, es gibt Glasfaser-Kajaks, es gibt, das sind die teuren, die aus Glasfaser. Dann gibt es PE, das ist ein Plastik-Kajaks, die sind die preiswertesten und dann gibt es ja auch noch Falt-Kajaks. Ja. Na, die sind natürlich genial, weil du kannst sie klein packen. Aber ich habe zum Beispiel welche gesehen für 200 Euro. Echt? Bei 300 Euro. Hier das zum Beispiel. Gebraucht bei, na, das ist doch ein Sit-on-Top, oder? Ja. Ja, das ist ein Sit-on-Top. Das heißt, auf Fußball. Da sitzt du nicht drin, da sitzt du oben drauf. Naja, und? Ach so. Das ist ja kein Kajak. Ein Kajak macht der aus, dass man drin sitzt. Das hab ich ja gar nicht gesehen. Ja, eben, also musst du gucken, Sit on Top, die werden gerne als Kajaks verkauft. Ja. Ja. Und also es gibt, ja, deswegen, ich habe nämlich als Wunsch. Ja, ganz wichtig, also da musst du echt drauf achten, weil du sitzt oben drauf. Ja. Das hier ist ein... Also mal ganz ehrlich, das ist kein Kajak. Das ist eher ein Kanadier. Also, steht aber da. Ein Kanadier ist aber offen, komplett. So. Das Ding ist also, auch komplett offen. So. Ja, ja, schön. Also beim Kajak musst du gucken, dass wirklich eine Luke drin ist, also wo du reinsteigst. Ja, das steht aber da, kann man so aufklappen. Die werden so raufgedrückt. Siehst du, dass offen ist. Die werden so raufgedrückt. Naja. Ich sag mal so, beim Kajak... Dann ist das hier dein richtiges Kajak. Das ist schon eher ein richtiges Kajak, genau. Savelard kenne ich gar nicht, die Firma. Und was ist das für ein Material? Sieht man da irgendwas? Du musst auf Produktbeschreibung gehen, da steht es, glaube ich, irgendwie. Ich hätte mir jetzt bloß ein paar rausgesucht, also noch nichts Festes oder so. Nur erstmal zum Gucken, Anhaltspunkt. Hilfe, Holger. Mann, du kannst doch ja nichts. Aber ich habe... Oh, was war das? Du hast zu laut geatmet. Du hast zu doll reingeatmet. Küstenwanderung, siehst du, also schon mal, man darf damit nicht so weit raus. PVC-Seitenkammern, Steg, Luftboden, Außenhülle, Nylon... Stabil, bequem, große hier. Ja, also, ja. Ich wollte jetzt gleich keine 2000 Euro dafür ausgeben. Nee, das ist richtig. Das ist übrigens, man sieht, das ist ein sehr kurzes Kajak. Ja. Das heißt, das ist für wildes Wasser geeignet. Also, je länger das Kajak, desto ruhiger ist der Lauf und desto schneller bist du damit natürlich auch. Ne? Ja. Aber mit einem kleinen Kajak bist du wendiger. Da ist aber das gerade Ausfahren schwieriger. Ja, das habe ich schon so gelesen. So, auf der Internetseite da. Ach so, steht es da auch so. Na, nee, nicht auf der. Da von Hohenschönhausen. Und da soll man, wenn man sich beraten lässt, am besten persönlich vorbeikommen mit Termin. Und da kann ich dir empfehlen, Globetrotter. In Gesundheit. Den Globetrotter, den kannst du auch. Wir können nachher, ich habe hier noch ein paar Kajak-Prospekte, wir können dann nachher mal kurz schnell durchblättern. Und gleich eins kaufen. Also dann zeige ich dir, ich kann dir mal ein paar richtig gute Kajaks zeigen. Ja. Also es gibt, da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man... Warum kaufst du dir kein eigenes, bist du auch öfters unterwegs? Ja, also du ich habe mehr Technikspielereien und Instrumente. Nee, ich habe ja die Möglichkeit, Kajak zu fahren. Also wenn ich Kajak fahren will, kann ich Kajak fahren. Ja. Ne? Ich brauche mir keins kaufen. Ne? Ja. Im Moment ist es so. Und das nächste Problem ist der Platz. Weil so ein Kajak, wenn du dir ein jetzt nicht so ein kurzes Rauf, sondern ein Kajak, womit du halt geradeaus fahren kannst, gut. Ja. Dann bezahlst du erstmal Geld davon, abgesehen. Dann musst du halt auch das Kajak irgendwo unterbringen. Ja. Ne? Und so ein Kajak ist mal locker 4 bis 5 Meter dann lang, von einer. Ne? Hat sie nicht irgendwie gesagt, im Monat 10 Euro so ein Stellplatz? Da muss man gucken, ja. Also wenn du Mitglied bist, also mit 10 Euro bist du, wärst du schon super gut dabei. Ne? Ja, eben. Und dann sage ich dir ganz ehrlich, dann leih ich mir lieber ein Kajak für 10 Euro am Tag. Weil wenn ich sehe, wie oft ich jetzt fahre, dann kann ich 2 Jahre Kajak fahren, geliehen und habe immer noch das Geld für ein gekauftes nicht ausgegeben. Ja. Weißt du? Naja, man muss ja nicht gleich 1.800 Euro bezahlen. Ja. Aber so ein Faltkajak fände ich wirklich interessant, weil du kannst es zusammenpacken. Kann sich an die Decke hängen. Kannst an jeden Fluss ranfahren, baust es da auf und fährst damit. Und die sind super stabil. Ja. Ne? Und die passen halt im Kofferraum locker. Das sind 2 Säcke, die du dann hast. Mit, ich glaube, jeweils 30 Kilo ungefähr. Ja. Und ein Zweierkajak wäre so 2 große Säcke, 30 Kilo pro Sack ungefähr. Und das ist halt, ist das. Und damit kann man auch alleine fahren? Ja, mit Zweierkajak kannst du natürlich auch alleine fahren, ja. Okay. Und das ist natürlich. Ja, du sitzt halt, also beim Zweierkajak. Einer paddelt links, einer paddelt rechts. Nein, das ist. Nee. Das ist die Kanadier. Das ist Kanadier, genau. Beim Kajak hast du ein Doppelpaddel und dann paddeln beide links und rechts. Und am besten paddeln sie gleichzeitig links und rechts, damit es halt auch vorwärts geht. Dann brauchen wir einen dritten, der trommelt. Nee, das ist ja ein Drachenboot. Und ein Drachenboot ist wieder eher sowas wie ein Ruderboot, glaube ich. Da sitzt doch rückwärts drin im Drachenboot, oder? Ich habe keine Ahnung. Ja, die Welt ist. Ich habe nur Kanadier und Kajaks gesehen dort. Genau, und Kanadier und Kajaks sind beides Kanus. Sind die Indianerboote. Das sind beides Kanus. Was ja. Kajaks sind Eskimo-Boote. Und Kanus sind Indianerboote. die Kanadier sind Indianerboote. Mensch. Jetzt geht's los, jetzt habe ich ihn soweit. Ja. Nee, aber meist wird so ein Kajak auch als Kanu verkauft. Also ja. Da gibt's noch nicht so die. Achso, ich dachte, das eine wäre offen, das andere wäre geschlossen. Nee, aber also, dann heißt es wie. Also ja, okay, gut. Kajak und Kanus, Kajaks und Kanadier sind beides Kanus. Ja. Aber manche denken, wenn man Kanu sagt, man meint einen Kanadier. Ja. Ja. Okay. Genau. Aber ein Kanadier kann ich nicht empfehlen. Also das jetzt springen mir gleich alle Kanadierfahrer in den Nacken. Nee, Kanadier, du kniest halt. Ja. Ne? Und das ist eine sehr einseitige Belastung. Ja. Ja. Man muss ab und zu mal wechseln. Dann musst du ab und zu mal wechseln. Und dann musst du ja auch andersrum knien. Ja. Ne, sonst fällst du ja um. Ja, nee, okay. Auf jeden Fall, also. Nimmst du dir so ein Kniekissen mit? Das wird es wahrscheinlich dazu auch geben, oder wie die Bauarbeiter haben. Haben wir bei uns auch, Die Steinmetze, so eine Dinger. Steinmetze. Ja, wie man die Hosen. Das ist auch so eine tolle Simpson-Folge. Echt? Wo er kniet? Den Steinmetzen, eigentlich. Kenn ich nicht. Nee, ach, was ich sagen wollte, Kajak, wenn ich hier gerade wieder auf meinen Zettel gucke. Und zwar, du musst mal raussuchen, die Google Maps-Route von San Francisco nach Tokio. Punkt 15. Steht nämlich da, rudern Sie mit dem Kajak über den Pazifischen Ozean. Oder über den Pazifik oder so. Ja, ich verlinke es in den Show. Also es gibt gar keinen Fluss, der da durchfließt oder wie? Wie war das? Von wo bis wo? Von San Francisco? Ja. Das wäre die, ich verwechsel das Osten und Westen immer. Das wäre die Westküste. Ja, genau. Und von da nach Tokio, da musst du über den Pazifik. Ach so, natürlich, ja. Ja. Ja. Genau. Das ist mir da nur gerade eingefallen. Ja, nee, da werden wir gleich mal Bootsmaterial wälzen. Also ich habe einiges Interessantes da. Und das du hast alles da, habe ich immer das Gefühl. Super genervt, wenn es mich interessiert. Ich würde gerne noch ein Nesca. Aber ein Nesca kann ich dir leider nicht mithelfen. Ja. Oder ein Quad. Nee, interessiert mich auch nicht. Also Nesca. Also er hat auch nicht alles da. Jetzt weiß ich's. Okay. Ach, hier ist Hungrig, das Neue. Wir hatten noch neulich darüber gesprochen und ich fragte, was das Nächste ist. Also, liebe Zuhörer, die nächste Folge gibt's nur über Funkgerät. Ich bringe mein CB-Funkgerät mit und dann. Nee, ist ja kein CB-Funkgerät. Aber ich habe eins. Du hast eins, tatsächlich? Ja. Ich habe auch. Von Enrico. Echt? Ich habe auch ein paar noch im Keller irgendwie liegen. Eins davon hatte ich neulich. Ja, ja, ich habe hier 2 Handfunkgeräte. Ich weiß, neulich, das müssen wir mal testen, ob meins überhaupt richtig funktioniert. Ja. Bin ich mir nämlich gar nicht so sicher, wenn ich das überhaupt noch finde. Ja, ich müsste auch erst suchen. Ich war ja CB-Funker gewesen. Ja. Ja. Und ich hatte neulich mal eins an Strom geschlossen und dann qualmte das so doll aus dem Gerät raus. Ich glaube, ich habe irgendwas falsch angeschlossen. Ja, ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Es hatte gequalmt. Ich habe seitdem nie wieder vielleicht angeschlossen. Vielleicht ist es eingestaubt da drin und ist dann so wird es heiß und dann... Ja, meinst du? Das ist wie bei Marien mit dem Lenkrad. Was auch aus dem Lupo. Was ist ein Lenkrad? Die haben gesagt, das ist Staub. Ach so, qualmte das Auto und dann... Oh, das ist ja, aus dem Lenkrad, ja. Echt? Der Airbag. Genau. Ach, der sagt, der da rauskommt, ist von der Tüte. Aber das Ding ist, eine Freundin von mir hat das letztens auch und die haben gesagt, das ist eine typische Lupo-Krankheit. Ach so, Staub aus dem Lenkrad? Nee, Qualm aus dem Lenkrad. Zu Julia war ja neulich beim TÜV und da haben sie zu ihr gesagt, lassen Sie sich nichts erzählen, mit dem Auto ist alles in bester Ordnung. Und jeder andere, der was anderes erzählt, lügt. Ne? War das jetzt so, fahren Sie jetzt bloß nicht zur nächsten Werkstatt? Wir haben Scheiße gebaut. Nee, das ist der TÜV, der kontrolliert ja nur. Ich denke mal, der wird gesehen haben, ach, eine Frau mit so einem großen Auto, da werde ich ihm mal den Tipp geben. Na komm, wenn sie daneben steht. Der ist so groß wie ein Corsa. Wenn sie daneben steht, kann sie nicht übers Dach gucken. Ich verwechsel jedes Mal, das ist ein Corsa. Also denke ich. Was? Ja. Ein Corsa ist ja wohl... Das ist ja, der neue Van. Corsa, nicht der kleine. Was, der neue Corsa ist ein Van? Nein. Aber der sieht von hinten genauso aus. Ja, ich habe immer das Gefühl, dass sie... Opel haben immer dieselbe Farbe und sehen von hinten auch alle gleich aus. Und rosten alle an der gleichen Stelle? Also bei unserem haben sie gesagt, der hat zwar angefangen zu rosten, aber das hält noch ein paar Jahre. Und wo? Unten. Achso. Die Außenhülle von irgendeinem... Ich kenne mich ja auch nicht so aus. Okay. Ich habe noch nicht genug Autosendungen geguckt, um zu wissen, was es für ein Teil ist. Ja. Kennst du Grip, die Autosendung? Natürlich. Ja, find's gut. Matthias Malmedy. Also mich interessieren Autos gar nicht, aber die Sendung gucke ich mir auch gerne an. Der ist cool. Ja. Hast du den Racing Truck gesehen? Nee. Ich glaube, von der Folge erzählst du mir jedes Mal und die Zuschauer werden sagen, ach ja, Racing Truck. Gucken bei YouTube. Ja. Hat die Fetz. Bei YouTube habe ich es noch nie gefunden. Ja. Auf jeden Fall ziemlich cool. Dann gibt's noch den Motor. Den Motor? Ja. Mit Tim Schrick. Kenne ich nicht. Was ist das für ein Sender? Was ist, na, D-Max. D-Max, achso, ja. Gut, D-Max habe ich noch nicht so auf dem Radar. Ja, musst du mal machen, ist cool. Ja, also da kommen schön Man vs. Wild. Dein Thema. Hast du die DVD schon bestellt jetzt? Nee. Kommt noch, jetzt sind noch eine oder andere dazwischen gekommen. Was denn? Wie ist der Tage des Donners oder so? Achso, hier mit Tom echt, ja. So einen alten Kamellen schaust du dir an? Gibt's jetzt auf Blu-ray. Achso, Nesca, weil es Nesca ist. Ja. Ich hätte jetzt noch ein bisschen wieder das Nesca-TV. Okay. Und deswegen wollte ich eigentlich noch fragen, wie es mit eurem ESPN läuft. Ich wollte gerade sagen, wann geht eine Nesca-Saison los? Ich weiß es nicht. Ich habe bloß früher mal die Zusammenfassung auf Eurosport gesehen, ja. Weil jetzt sind ja manchmal 500 Runden im Oval oder so. Also wenn die Nesca-Saison läuft, dann läuft da auch definitiv was auf ESPN. Mhm. Ja. Ich weiß auch, dass das in den bei den Amerikanern sogar die Footballspieler interessiert. Das ist ja auch so. Naja, die Sport. Ja. Dabei fahren die nur im Oval, also meistens. Die fahren nur im Oval, ja, aber die Autos sehen halt cool aus und ja. Wer weiß, was man die da... Die fahren auch 350 Sachen. Echt? Nicht schlecht, ey. Und wenn du denn mal hier YouTube wieder mal, also ein Video guckst, wenn da 40 Autos oder 43 Autos da an der Kamera vorbeifeuern... Mit 350 und mit einem Meter Abstand, ne? Das gibt's ja noch, Backdrafting oder so nennt sich das. Das heißt, du fährst dem Vordermann auf einen Millimeter oder so ungefähr nah ran und dadurch kriegt er nochmal extra Speed. Und somit haben sich zwei Leute von Mittelfeld bis ganz nach vorne gearbeitet. Ist ja wie beim bei der Radrennen, wo die ja auch dann... Da gibt es auch so einen Windschatten. Ja klar, nein, logisch gibt es da wieder Bewerbung. Physik kennt keine Unterschiede im Sport. Bei den dünnen Leuten? Achso, ja. Dann braucht der Hintermann ja auch nicht mehr so viel. Genau, dann wechseln die sich wohl sogar ab. Aber da gibt es kein Backdrafting. Ich habe neulich gesehen, da sind eben welche vom Fahrrad gefallen. Ja. Und es war so eine kleinere Gruppe. Und dann sind die halt als kleine Gruppe zusammen gefahren und haben sich auch abgewechselt, obwohl sie zu unterschiedlichen Teams gehören, ja. Halt um wieder Anschluss zu kriegen. Ne? Dass dann eben der Schwächere nach hinten geht, ist doch wie bei den Vögeln, wenn die, jetzt kommt der Naturonkel wieder, wenn die hier nach Onkel Süden fliegen als Schwarm, sagt man Schwarm, diese Zugvögel, ne? Dann siehst du doch auch, dass sie diese V-Form haben und die haben die ja nicht aus dem, also die haben die aus einem bestimmten Grund. Ja. Der Vorderste hat die meiste Energie und weil der genau dieses, nach dieser, beiden Versatz, Seiten. Dieser Versatz ist genau der Windschatten immer. Das heißt, die fliegen im Windschatten des Vordermannes und dann wechseln die sich auch ab. Aha. Weil du nicht so alt beobachtest. Ja, fällt einem halt auf, wenn du dich wunderst, hey, V, das hat bestimmt eine Nachricht am Himmel. Vogel. Ja. Vogel, genau. Vogel, daher kommt das Vogel-V. Ja, früher wurde der Vogel mit F geschrieben, bis man mal richtig in den Himmel geguckt hat. Ja. Aber wo hast du V die Außerirdischen gesehen? Oder V die Besucher, wie es jetzt heißt? Ich habe immer die Werbung gesehen, die ist das denn? Du bist zu jung dafür, ne? Also du kennst die Fernsehserie gar nicht, die früher lief. Warte, die lief früher? Ich dachte, die läuft jetzt dann. Ich habe sowas nie mitgekriegt. Nee. Weil jetzt ja irgendwie so eine Zwei-Stunden-Sendung kommt. Genau, die ursprüngliche V-Sendung oder die ursprüngliche Serie, die lief irgendwann Ende der 80er. Ja. Ach so. Ja. Weil das jetzt auch so modern aussieht. Ich dachte, das wäre so ein Neuzeit. Ja, ach so. Das ist ein Remake. So. Also das ist, dachte, was ist das für ein Neuzeit? Deswegen war ich sehr gespannt, ob nee, ich das... Ich gehöre halt zu den X. Zu den Xen gehöre ich. Ja. Hackte X. Nee, weil, also, wie sagt X? Nee, ach, weil, cool. Diese neueren Sendungen, das habe ich halt sehr kritisch beobachtet, können meist nicht so aufholen. Ja, wie Knight Rider. A-Team, ja. Knight Rider ist auch ein gutes Beispiel. A-Team finde ich auch, den Film fand ich völlig... Habe ich noch nicht geguckt, war mir zu blöd. Den Film haben wir in der Firma geguckt. Ja. Aus Gründen. Ich wollte mir jetzt Transformers angucken, letzte Woche. Und dann meinte mein Kumpel, nee, nur in 3D. Und da dachte ich, also gut. Ich muss jetzt ehrlich sagen, wenn ich ins Kino gehe, würde ich auch nur 3D gucken. Ja? Ja. Mir ist das egal. Selbst ein Zeichentrickfilm. Mir ist das egal, ob 3D oder nicht. Ich gehöre zur 2D Defense Force. Nee, also, dann brauche ich ohne Quatsch, Kino ich hab bei Marien hier. Dann kann ich mir bei Kino.to runterladen und hier zeigen. Gibt's da gar nicht mehr. Nee, stimmt, das heißt jetzt Kinox.to oder so. Nee, sie haben sich doch wohl umgezogen. Aber ich glaube, da haben sie letzte Woche welche festgenommen, die zu Anonymous gehören irgendwie. Die haben da WikiLeaks unterstützt und ein paar andere und so. Also diese Hacker. Genau, weil Hacker. Und wenn ich mich nicht irre, dann haben die sogar, glaube ich, auch Sony gehackt. Ah, ist egal. Ja. Gehackt. Nee, Hacken ist eine Straftat. Und was da viele kommt auch an was, ne? Ja, was viele nicht wissen, nicht das Hacken ist die Straftat wohl, sondern schon im Besitz von Hackwerkzeugen sein ist eine Straftat. Das glaube ich nicht. Ja. Hackerparagraf müssten wir mal gesondert irgendwie, damit wir vorher recherchieren können. Das erfahren Sie in der nächsten Sendung. Das erfahren Sie. Ja, und in der nächsten Sendung würde ich dann auch Google Plus nochmal anschneiden, weil ich glaube, das wird jetzt zeitlich ein bisschen eng. Erstmal das und aber bei mir passiert da noch nicht viel. Echt? Ja, lass uns das in der nächsten Sendung ausdiskutieren. Bis dahin hast du vielleicht sogar schon den tieferen Sinn verstanden. Von Google Plus? Ja. Ich glaube, ich habe ihn schon verstanden, aber das nutzt trotzdem keiner. Ich gucke gerade mal noch, oder ja, ich habe noch mal zwei tolle kurze Sachen, weil wir sind ja schon bei einer Stunde. Und zwar... Dein Halbstundenglas geht nicht richtig. Wir müssen den Sand nochmal malen. Nee, der Sand ist noch nicht, das hatte ich ja schon mal erklärt. Der Fein Sand, genug. Der Sand durch die Reibung, je öfter man eine Sanduhr benutzt, desto schneller läuft sie. Ja. Und die ist noch nicht oft genug gelaufen wahrscheinlich. Eben. Das Loch ist einfach zu klein da, das soll ich noch so breiter machen. Nee, und zwar habe ich interessante Internetbeschäftigungen gefunden. Einmal, Browser-Games. Nee, Running from Camera. Also vor der Kamera wegrennen. Das heißt, du stellst die Kamera auf Selbstauslöser 2 Sekunden und rennst dann so schnell, wie du kannst vor der Kamera weg, um ein Foto zu haben, wo du ganz weit weggelaufen bist. Also. Das ist eine Internetbeschäftigung. Okay. Gibt es Webseiten, wo die Leute ihre Fotos veröffentlichen. Also, wer am weitesten gekommen ist. Dann so trickst du dich doch mit irgendwelchen Objektiven. Ja, dann ist aber, macht ja keinen Spaß mehr. Ach so. Da gab es so früher, das habe ich auch gesehen, da hast du Selbstauslöser und dann hast du die Kamera in die Luft geworfen. Mhm. Und dann hat die halt beim Hochfliegen irgendwann beim Runterkommen geknipst, was auch lustige Bilder ergeben hat. Ja, oder gar keine. Oder gar keine, genau. Nee, und ein zweiter Trend, den ich ganz cool fand, Leisure Diving. Was ist das denn? Das ist in den Pool springen und zwar dann so in, das muss ich dir zeigen, das kann ich schwer erklären. Wir verlinken. Was heißt denn das übersetzt? Leisure heißt so locker, so. Relaxed und... Aha. Ich habe das Wort noch nie gehört. Ins Wasser springen, in den Pool springen und dann machst du halt so Arme verschränkt und so und dann wird ein Foto gemacht, so als wenn du in der Luft schwebst gerade. Was? Das machen auch viele von Treppen. Wie? Boah, von Trampolin. Und dann bei Germany's Next Topmoppel. Gibt's doch gar nicht mehr. Diving Leisure. Das ist bestimmt eine Erotikseite jetzt. Freunde von mir waren in diesem Ah! Um Gottes Willen. In dem Stripclub da hinten. Ach so, ja, wir haben's. Wurde da mal die, darf ich das jetzt erzählen? Irgendein Kollege von dir hat da die Webseite gemacht oder so. Nee, ich habe mir die Webseite mal angeguckt aus persönlichem Interesse aus Weibern, wo ich dann festgestellt habe, dass die echt grottig ist. Ja. Und in dem Laden war wohl auch nichts los. Ja, da hält die Webseite ja, was er verspricht. warte mal, Leisure Dive. Sowas kann man bei Google Plus also auch machen. .com. Was? Themen. Ja, Achso, und das ist die Kommentar. Google Plus ist, was du willst, dass es ist. Hier, das ist Leisure Diving. Ich fand das Wave aber cooler irgendwie. Siehst du denn in der Schule? Die schläft aber gar nicht in der Nee, Luft. Ach so, er. Du, das ist Mädel, cool. Das ist ein Foto, da sitzt ein Mädel im Pool und der macht Leisure Diving, der andere, und Holger sieht, das ist Leisure Diving. Ne? Also die Leute springen im Pool und gucken dann dabei in die Kamera und du hast dann halt Bilder, wie sie es schweben. Ach da, jetzt habe ich ihn gesehen. Jetzt hast du den Typen gesehen. Ja. Verlinken wir mal. Also ja, das ist aber auch so ein Mittelpunkt, da stimmt ja der Fokus vom Bild gar nicht. Ja, das stimmt. Ja, aber das ist wieder, also das ist so, Internet-Trends sind schon echt abgefahren. Und dann habe ich, was ich gesehen hatte, genau, öffentlich, in der Öffentlichkeit tanzen, kann zum Problem werden. Da habe ich ein Video gesehen in einer Nachrichtensendung, in einer amerikanischen, und da ist ein Pärchen, hat getanzt an irgendeinem, ich glaube, am Jefferson Memorial, und dann kam die Polizei und hat gesagt, die sollen aufhören zu tanzen. Ja. Und die haben halt gesagt, ja, wir sind hier nur eng aneinander und schaukeln so ein bisschen und so. Und die Polizei hat halt da Stress gemacht. Hm. Und dann haben die anderen Leute ringsherum angefangen zu tanzen. Ja. Und ein Kameramann hat das halt die ganze Zeit gefilmt. Und dann haben die Polizisten so richtig mit körperlicher Gewalt die da alle festgenommen. Cool. Ja, und der Hintergrund ist der, dass, also das Pärchen hat da demonstriert, weil die haben schon mal irgendwo als Flashmob das gemacht mit dem Tanzen und die wurden wohl da verurteilt dafür, weil Ausdruckstanz wird als öffentliche Rede gewertet. Und es ist halt verboten, sich irgendwo hinzustellen und einfach so eine öffentliche Rede zu halten anscheinend. Ach so. Na, es gibt doch ein so ein Dingens in Staaten, da kann man sich raufstellen und darf, darf man da nicht alles sagen. Genau, das ist die Speaker's Corner in London. Ja. Nee, aber es gibt auch in den Staaten so einen Teil. Entschuldige, ich glaube, ich habe Quatsch erzählt. Die ist in New York. Genau. Speakers Corner. Glaube ich nämlich auch. Ja. Speakers Corner. Ich gucke nochmal kurz nach, damit wir nichts Falsches erzählen. Hast du übrigens mitgekriegt, dass die NASA-Raumfähre gelandet ist? Ja. Erstmal hast du es ja getwittert. Und bei Facebook. Und Google Plus habe ich es auch. Und habe ich noch nicht nachgeguckt. Und nach 3 Minuten bis zur Landung. Genau. Also man konnte es ja live angucken und es ist schon echt erstaunlich, was heutzutage möglich ist. Ne? Da gibt es so eine tolle NASA-App übrigens mit ganz vielen tollen Bildern und Informationen. Die Speakers Corner ist übrigens im Hyde Park in London, also live doch nicht so verkehrt. Okay. Nee, und bei der Landung haben sie im Vorfeld gesagt, die Leute sollen alle Affenkostüme anziehen. Hm? Und wenn die Astronauten dann aussehen... Dann kommt Bruno Mars, oder wie der heißt, mit seinem Video. Nee, so ein aller Planet der Affen, weißt du? Ja. Die sind da oben auf dem Weltall gewesen und kommen dann auf einmal runter und die machen die Kapsel auf, also mit dem Shuttle hier, und dann machen Shuttle auf und auf einmal stehen da lauter Affen. Weißt du, das wäre schon cool. So als Flashmob. Warum haben sie nicht gemacht? Willkommen auf dem Planeten der Affen. Nee, haben sie nicht gemacht. Das wäre aber... Da kommt ja jetzt irgendwie... Ja, irgendwas kam da. Irgendwie Planet der Affen Free... Wie ist es? Keine Ahnung. Free irgendwas. Ich gucke die Filme nur bei Kino.to. Gibt's ja nicht mehr. Nein, stimmt, also gibt's ja nicht mehr. Das kann ich zum Beispiel auch nicht verstehen. Das ist, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, ein Dienst, wo man sich mit Name und Adresse anmeldet. Was, Kino.to? Ja. Nee. Irgendjemand hat das mal erzählt, ist wie YouTube, dass... du. Aber es also so habe ich, bin ich auf meine Staffeln hier 24 gekommen. Er erzählt sich so laut. Ich hätte das wie. Das ist eine Straftat. Man kann ja nicht einfach Inhalte irgendwo runterladen. Nee, das hast du ja nicht runtergeladen. Achso, hast du da live als Stream geguckt. Ja. Nee, aber was ich nicht verstehen kann, also es gibt ja so Dienste, ich glaube, wie heißen denn die? Usenet oder so, da meldet man sich an und da kann man dann illegal Filme runterladen. Ja. Und da meldest du dich an mit Adresse und allem und zahlst Kohle dafür im Monat. Achso, ja. Wo ich mich frage, First Load und all so ein Quatsch. Wie kann man für einen Dienst bezahlen, weiß nicht, ob der augenscheinlich illegal ist? Ich weiß nicht, ob das illegal ist. Also ich glaube, da heißt es aber, du hast bezahlt und... Das ist sowas wie eine Threadlet. Nein, das sind geklaute Threadlet. Filme. Die können doch nicht geklaute Filme im, Das ist mir eigentlich auch egal, weil ich nutze das nicht und. Ja. Nee, ich find's nur. Kino.to, da habe ich mir mal 2 Folgen hier von 24 geguckt, da habe ich mir die Staffeln gekauft. Ja. Ja, so. Wenn, die Content-Anbieter, sprich die Filmemacher oder die Filme dann vertreiben, da ein bisschen offener wären, dann würden sie wahrscheinlich auch mehr verkaufen. Ich sag nur YouTube, dieses Video ist in deinem Land nicht verfügbar, da kriegst du eine Kotzkraft. Aber kannst du irgendwie über Proxys gehen, aber die kosten wieder Geld. Ja, aber es ist doch Quatsch. Weißt du, ich wollte mich neulich über einen Musiker informieren und dachte, guckst du mal, was der für Musik macht. Ja, aber es gibt ja auch hier sowas, YouTube Convert to MP3 oder so. Ja. Verpasse. Ja, aber dann, wenn in so einer beschissenen Qualität möchte ich das nicht haben. Die sind doch manchmal nicht so beschissen. Ich suche mir da ewig immer das Beste raus, aber habe ich mal gemacht. Nee, siehst du, und bei mir ist so, ich informiere mich, will dann halt auch ein bisschen was sehen von dem Künstler und dann, wenn es mir gefällt, dann würde ich auch kaufen. Und in dem Fall war es so, ich habe leider kein Material von ihm gesehen und habe dann gesagt, gut, dann kann ich mir von diesem Künstler nichts kaufen. Aber ich gucke iTunes, die 30 Sekunden. Aber YouTube, da mache ich mein Internet auf und gucke. iTunes muss ich erst am Rechner, wo mein iTunes-Account drin ist. Was für ein iPad? Wäre doch... Oh Gott. Das war jetzt, dafür habe ich den ins Knie getreten. Nee. Scheiße, ey, muss ich doch mal nachbearbeiten. Hätte sowieso aber so gemusst. Ey, ich glaube, es wird doch Zeit für ein neues Mikrofon, was in so einer Spinne hängt. Ja, ich weiß Spinne nicht. Von der Decke? So wie hier, wie heißt denn der Moderator, der Stadionsprecher da? Ach so, Waffa. Genau. Nee, hast nicht mal, wenn man so Musiker vom Mikrofon sieht, dann sind immer so eine komischen Zacken um das Mikrofon drin. Ach hast so, du das mal gesehen? Zacken, ja. Ach, du meinst dieses Spucknetz. Ja. Und das sind, das ist noch Popschutz. Aber diese Zacken, das ist ein Gummigespann und da drin schwebt das Mikrofon. Das heißt, wenn man gegen den Mikrofonständer tritt, wird die Schwingung nicht übertragen auf das Mikrofon. Ja. Na, übertragen glaube ich nicht. Also wird schon, aber nicht so doll. Nee, genau, es kommt nicht so an, weil das Mikrofon halt da drin schwebt. Und auch Bodenschall, ne? Wenn ich jetzt mit dem Fuß auftrete, das hört man ja immer schön im Podcast. Ja? Oh mein Gott. Ja. Das würde man dann auch nicht hören. Sitz still. Ja, einfach still sitzen, genau. Bin ja an den Stuhl gebunden. Man versus Wild. Man versus Stuhl, würde ich sagen. Ja. Ja, cool. Und sonst willst du dir jetzt holen. Ja, ich will allein schon wegen dem Rauschen, also was ihr jetzt vielleicht nicht so wahrnehmt. Meinst du, es wird dann besser? Ich will mir erstmal, ja, ich glaube ja. Ich glaube ja, das liegt an deinem Kasten. Ne? Nee, das ist ein dynamisches Mikrofon und das ist halt von der Charakteristik ganz anders. Hm. Ich glaube, das bringt was. Können wir sehen. Und ich hatte ja überlegt, also da gibt es ja auch Unterschiede, es gibt ja Nieren-Mikrofone mit Mikrofone mit Nierencharakteristik, das heißt, die nehmen alles auf, was in Nierenform vor ihnen passiert. Hm. Dann gibt es Mikrofone mit Kugelcharakteristik, die nehmen alles drumherum auf. Ja. Richtmikrofone. Ja, Gesangsmikrofone zum Beispiel, wo das noch enger nach vorne geht, dass man, weil man ja direkt reinspricht. Und ich bin ja am Überlegen, ob ich nicht auch in einer größeren Runde mit dann nur einem Mikrofon Mikrofon mit Kugelcharakteristik. Auf jeden Fall wäre cool, wenn du den Mikrofon mit einem anderen Anschluss nimmst, weil dann könnte man für Notfall diese Mikros für eine dritte Person nutzen. Nee, das funktioniert ja nicht. Du kaufst immer bis so halb fertig. Nee, ich hab gedacht, am Mischpult reichen einfach mal zwei Mikrofonengänge. Das ist erst recht nicht. Oder ein Mikrofon, wo mehrere Personen reinspricht. Das meine ich ja. Wenn ich also ein Kugelmikrofon. Genau, wenn ich ein Mikrofon mit Kugelcharakteristik nehme, dann muss ich nur gucken, wie empfindlich ist so ein Mikrofon. Da hängen wir es über das Kabel hier über die Lampe und dann. Ah, da kann man eine Spinne dazu. Ja, muss man mal schauen. Oder mit USB wäre eigentlich auch nicht schlecht, weil ich habe mir jetzt irgendwie ein neues Headset geholt. Es gibt auch Headsets mit einem XLR-Anschluss. Ja. Der Unterschied ist ja, eins mit USB. Dass bei diesen anderen Mikrofonen, von denen ich gerade gesprochen habe, die sind ein bisschen kostenintensiver und die werden zusätzlich mit Spannung versorgt. Ja. Das sind Kondensatormikrofone. Ach so. Und da ist die Empfindlichkeit eine ganz andere. Spenden Sie jetzt 5 €, damit dieser Podcast am Leben bleibt. Damit dieser damit der Podcast aufhört zu rauschen. Genau. Obwohl, das Rauschen hört man ja nicht. Nee. Tut einfach so, als wenn ihr ein Rauschen hört. Genau, wir hören das nämlich, das Rauschen. Genau, es stört uns, es lenkt uns ab. Und vor allem dieses Geklopfe dann immer. Ja. Tja. Hättest du den nicht irgendwie auch an die Decke klemmen oder so? Ja, ich hatte... Du musst ja immer so mit einem Auge links vorbei, mit dem anderen Auge rechts vorbei schauen. Bei zwei Mikrofonen brauchst du halt auch... Also wir haben hier den mit Tisch... So, jetzt sind wir wieder da. Da ist uns doch voll das Aufnahmegerät abgeraucht und ich dachte Akku leer, aber das war auch, ja, Hintergrund war, das Gerät war voll. Ja, zu wie eine Bahnhofsuhr. zu viel Musik gemacht, ja. Und, ja. Also das nächste Mal wünsche ich mir eine bessere Vorbereitung. Jetzt haben wir mehr Halt, habe ich das Gefühl, kann das sein? Warte mal, ich gucke mal eben. Du hast einen Effekt mit drin, oder? Ja, jetzt ist... Ha, siehst du? Cool. Warte ich nicht alle Töre. Cool ist ja, dass ich die Effekte während der Aufnahme dazuschalten kann. Hm. Warte mal, das geht wirklich? Hallo? So. Naja. Okay. Schön, dass die anderen jetzt mithören können, wie wir rumspielen. Ja, jetzt hörst du das? Das ist der Live-Mix. Das ist der Pop-Mix? Dance-Mix? Ja. Okay. Ich will euch das Gerät jetzt nicht vorstellen. Oh, das ist ja ein blöder Sound. Ich finde alles blöd. Soft-Compression. Ja, egal. Schalt ab. Genau. Ich würde sagen, dann wir lassen das ja auch zum Ende kommen. Jetzt haben wir total den Faden verloren. Darf ich die Musik schon einspielen oder willst du jetzt? Ich spiele ein. Dann, ich hätte gerne noch einen Tipp von unseren Mithörern. Was denn? Erzähl wo mal. Man Quartz herkriegt und worauf man achten sollte. Ich will so ein ATV-Teil haben. Willst du so ein Quad fahren oder was? Ja. Ich muss noch ein bisschen, das war jetzt ein bisschen zackig. Ja, so. Du willst Quad fahren? Gerne. Also ein ATV ist das. So ein riesengroßes, bepacktes Teil. Ein Quad, A, wie heißt das? ATV. ATV. ATV. Also googelt mal nachher. Ja, hab ich schon gemacht. Und? Aber ihr braucht, weil ich es nicht neu. Warum habe ich den Ton nur offen? Hast du den auch nur auf einem Ohr? Nee, aber auf der linken Seite ist halt ein bisschen leiser. Hä? Komisch. Alles komisch hier. Die ist bestimmt auf der anderen Seite laut. Wenn ich so mache, ist... Ja. Okay, ja. Wisst ihr Bescheid? Wisst ihr Bescheid? Haut da rein. Wir hören uns bald wieder. Achso, Man vs. Wild. Man vs. alles. Tschüss. Ciao, ciao. Weitere Infos zu diesem Podcast findest du im Internet unter www.silfmedia.de/blog. Bei Fragen, Anregungen oder Kritik schicke bitte eine Mail an podcast@silfmedia.de.